Lob und Tadel, Ausgabe 49, der Podcast, bei dem es ums Lernen geht. Irgendetwas lernen. Es gibt keinen furchtbareren Titel wie Lob und Tadel, aber man kann den zumindest merken oder weitererzählen. So ein Scheiß. Ihr habt das schon mal abgewandelt mit auf Lobster und Tentakel. Aber das geht ja nicht, das kannst dann wieder niemandem erzählen. Also wofür wirst du... Es gibt einen neuen Film, der heißt Lobster, der ist rausgekommen. Okay. Der ist, glaube ich, sehr gut. Da geht es darum, dass du dich in eine Klinik einliefern kannst und du musst dich dort in der Klinik, das ist eine Klinik für Singles, und du musst dich dort drin verlieben. Du musst dort deinen Partner kennenlernen. Und wenn du es nicht schaffst in der Zeit, dort jemanden kennenzulernen, dann verwandelst du dich in ein Tier. Du kannst auswählen, dankenswerterweise, du kannst sie auswählen, welches Tier du dich verwandeln willst, und der Protagonist, der wählt den Lobster. Deswegen heißt er Lobster. Und der wird dann auch Lobster? Also der bleibt den... Ich spoilere nicht, nein, ich habe den Film noch gar nicht gesehen. Okay. Ja, also da kann man noch dran arbeiten. Aber im Prinzip geht es schon um wo man ein bisschen den Hintergrund von dem hört oder bespricht, was man alles machen kann. Und da ist echt immer dieses Lernen, wie es geht, eigentlich das Thema von dieser Podcast-Reihe. Zu Gast Anna Masona. Danke fürs Kommen. Anna. Danke für die Einladung. Anna, eine Recherchefrage wäre jetzt, die man nicht stellen soll: Was machst denn du? Nein, ich weiß, was du machst. Du machst Radiosendungen. Mhm, wir sind Kollegen, genau. Ja. Aber ich lasse meine Interviewpartner auch sie sich selber vorstellen. Ich mache das auch immer so. Also bitte stellen Sie sich kurz vor, sagen Sie Ihren Namen, Mikrocheck, wir machen kurz einen Mikrocheck. Ich bin Anna Masona und ich arbeite für Ö1, für die Wissenschaftsredaktion. Passt das so? Das ist super. Ganz toll, mit dem Pegel noch ein bisschen mehr. Okay. So, könnten Sie sich bitte noch einmal kurz vorstellen, nur für die Sprechprobe, genau, wer Sie sind und wie Sie heißen, was Sie machen? Was ich mache, also ich heiße Anna Masona, ich arbeite für Radio Österreich 1, für die Wissenschaftsredaktion und... mach da kurz und lang Beiträge zu allen möglichen Themen. Ich bin ein bisschen auf Technik abonniert, aber nicht nur. Jetzt momentan arbeite ich gerade an einer längeren Serie zum Thema Raubkunst, illegale Ausgrabungen, Kunstmarkt, wie das auf den Kunstmarkt kommt. Das ist in den letzten Jahren, gibt es einen Boom am Kunstmarkt, auch ausgelöst durch die Krisen und Kriege im Nahen Osten, in Ägypten, Syrien, Libanon, Irak. Und ja, da bin ich erst am Anfang eigentlich. Mhm. Und du hast Geschichte studiert, unter anderem auch in Melbourne. Auch in Melbourne, genau. Das und ist in jetzt, Paris. Und in Paris, das ist jetzt aber keine Recherchefrage, das ist schon die Frage, die man on-air stellen würde. Mhm. Wie kommst du auf diesen großen Sprung nach Melbourne? Ganz zufällig, ich wollte eigentlich nach New York und das habe ich nicht bekommen und dann bin ich nach Melbourne gegangen. Ja. Das nennt sich, es gibt es hoffentlich noch, Joint Study, das ist wie Erasmus, nur Übersee. Mhm. Und da gab es drei Plätze, die man angeben konnte und ich habe auf Platz 2 Melbourne angeben. Mhm. Ja. Aber immerhin angeben? Angegeben, ja, aber ich habe nicht gedacht, dass ich da hinfahre. Mhm. Aber es war super, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Melbourne ist nach Wien, glaube ich, die zweitschönste Stadt der Welt. Oder umgekehrt, Melbourne ist Nummer 1 und Wien die zweite. Ja. Weiß ich nicht. Economist. Ach so, ja, kann sein. Zürich ist doch immer auf Platz 1. Das würde mich wundern. Doch, Zürich ist immer auf Platz 1, weil Zürich ist so sicher und so schön wegen dem See. Und die haben die hässlichste Würstelbude jetzt wieder erlaubt, dass sie am See sein darf. Ah, ja, weil die war in Gefahr, dass sie verschönert wird. Sicher die teuerste Würstelbude der Welt auch. Scheinbar moderat irgendwie, aber was der Schweiz als moderat bezeichnet, ist für uns schon. 6 Euro für ein kleines Bier, 6 Franken für ein kleines Bier. Unerschwinglich. Ich wäre fast nach Cork gekommen, nach Irland, aber dann hat mein Professor an der Uni die Anmeldepapiere verschlampt und dann wurde die Frist versäumt. Mhm. Und dadurch bin ich nicht hingekommen, dadurch bin ich in Wien geblieben. Dort habe ich meine Freundin kennengelernt. Dort haben wir dann 2 Jahre später oder 4 Jahre später 2 Kinder bekommen. Mhm. Also das sind schon Wasserscheiden in einem Leben. Wohingegen ich dann meinen Zivildienst in Montreal gemacht habe und da habe ich nur angerufen, habe gefragt, was habt's? Und der hat gesagt, Montreal, war reiner Zufall, er hätte auch sagen können Vilnius, dann wäre es halt Vilnius gewesen. Da kannte ich aber meine Freundin schon. Okay. Aber vielleicht hätte es dann die 2 Kinder nicht gegeben. Ja, möglich, möglich. Und die hätte jetzt dann jetzt 1000 oder so. Das würde mich stark wundern. Wir hatten damals 2 Katzen. Fiese, hinterhältige Tiere. Und seit wir jetzt einen Hund haben, ich finde, das ist echt großer Unterschied. Und das reicht, also mehr müssen es noch nicht sein. Nein, okay. Also ein Hund, der jetzt am Teppich gerade unter uns kaut. Ja, der ist super, der Hund. Ja, Balu heißt er. Balu heißt er, ja. Genau. Mhm. Wie eine Katze. Ich finde, er hat was von einer Katze. Wirklich? Ja. Von dieser Hinterhältigkeit, oder? Nein. Na, erinnert mich an meine Katze. Aber meine Katze hat auch was von einem Hund. Also wahrscheinlich sind beide Mischwesen. Entschuldigung, dass ich Katzen als hinterhältig bezeichne. Ja, eben. Aber das finde ich nicht, ja. Es war der, unser Kater, der hat mir das, ich habe 5 Butterbrote geschmiert, habe 4 gegessen und dann waren 5 weg. Und irgendwas hat da nicht gestimmt. Und dann schaue ich, warum nach 4 Butterbroten, die ich esse, ist keins mehr da. Mhm. Sitzt er da und schlägt seine Pfoten. Meine Katze würde es nur ablecken, würde nur den Butter runterlecken, das Brot verschmähen. Okay, also, dann würden wir es erkennen. Ja. Anna, ja. warum ich dich gebeten habe zu kommen, ist, ich würde ganz gern mit dir wirklich reden, und danke, dass du gekommen bist, wirklich, weil ich habe eine Notlage, eine Schieflage. Ich würde gern mit dir wirklich reden über das Geschichtenmachen. Mhm. Wenn wir beim Radio nämlich eine Geschichte machen, machen wir nämlich eine Geschichte. Mhm. Und das ist nämlich so, wir erzählen das. Also was machst du denn gerade, fragt man. Ja, ich mache eine Geschichte über... Du in dem Fall über Raubkunst, mhm. Ich in meinem Fall über das Blutbild. Mhm. Und ich kann da gar nicht sagen, was weiter von meinem Leben entfernt ist als dieses gottverdammte Blutbild. Mhm. Das habe ich mir eingefangen, die Geschichte, und auch wirklich absichtlich mich geöffnet für dieses Einfangen, weil ich gesagt habe, naja, schauen wir mal, vielleicht fällt dir was ein zur Redakteurin, weil mir würde es reizen, etwas zu machen, was ich mir nie aussuchen würde. Mhm. Und plötzlich, tschak, da gibt es ein Buch, hat irgendein irgendein Doktor geschrieben über das Blut. Wenn man alle Parameter kennt, dann kann man irgendwie 3 Wochen lang Nüsse essen und dann sind die Omega-Werte, Omega-Fettsäurenwerte im Blut super. Also über das Bluttuning. Mhm. Mir geht das Buch derartig auf die Nüsse, weil es so reißerisch geschrieben ist. Der Verlag würde nie mir ein Buch selbst kaufen. Und jetzt bin ich in dieser Situation, dass ich eine Geschichte über das Blutbild mache. Mhm. Und die erliefern sind 2 Monaten. Und das Interessante, und deswegen habe ich eben auch wirklich so gesagt, probieren wir doch einmal so, mir ein Thema zuzuwerfen, ist wirklich die Herausforderung, etwas zu eine Geschichte zu machen über etwas, wo man keine Ahnung hat drüber und was wirklich auch weit entfernt ist von seinem täglichen Leben. Ja, und du hast mir erzählt, du warst heuer oder voriges Jahr ist es schon in Amerika, in den Staaten. In Portland, ja. Mhm. Ist das jetzt besonders Portland für das? Ist es wichtig, dass es Portland ist? Könnte es nicht irgendwie Denver sein? Oder Denver sein oder Austin. Also. Nein, Portland, oder San Francisco? Oder San Francisco. Portland, in dem Fall war es Portland. Also wir waren, das war ein, also fangen wir so an. Es war deshalb Portland, weil die in Portland auf der University of Oregon so einen Schwerpunkt haben für Storytelling, für Journalistic Storytelling. Und deshalb Portland. Und organisiert war es ja von, organisiert war es von der Hund niest in der Zwischenzeit. Gott. Was von jemanden? Ja. Mein Gott, wer hat sowas organisiert? Ja, wer hat sowas organisiert? Gott, ich bin schlecht vorbereitet. Oh Gott. Du, wer, ja. Warte, ich muss kurz nachdenken. Ich habe jetzt gerade ein Hirn wie ein Sieb. Na, warum könnte dir denn das entfallen? Es ist offenbar nicht wichtig. Es hat jemand organisiert. Nein, es ist total wichtig. Nein, es ist doch völlig unwichtig. Super. Nein, es geht ja gar wichtig. Nicht, dass du das vergisst. Ja, nein, wirklich nicht. In einer Geschichte würde man... Ich sag's, mir wird es gleich wieder einfallen. Genau, in einer Geschichte würde man genau so eine Stelle einbauen. Dass es nämlich die Zuhörer aktiviert, motiviert, jetzt genau nachzudenken. Und egal, was du jetzt sagst... Ihr wird total schon verplappert und verredet. Oh Gott, wir fangen nochmal an. Okay. Anna Masona hat Geschichte studiert, macht jetzt Radio für den österreichischen Kultursender Österreich 1. Mhm. Ist es gewohnt, wie alle anderen Leute, Radiosendungen zu machen? Wir sagen dazu, wir machen eine Geschichte. Mhm. Und dann geht's los, man nimmt das Thema und versucht umzusetzen, das, was in diesem Thema drinnen steckt, in das jeweilige Format. Da gibt's unterschiedliche Sendungen mit relativ klaren Vorgaben. Mhm. Unter anderem gibt es Radio Kolleg, da gibt es so mehr so dieser frühere Schulfunk, da gibt es dann vielleicht Interviews oder Gesprächsstrecken. Man muss also immer wissen, für welche Sendung man die Geschichte macht. Mhm. Die Sache dahinter ist aber, dass es jetzt immer häufiger genannt wird, dieses englische Wort Storytelling. Mhm. Und ich habe heute ein bisschen nachgeschaut, Wikipedia, Storytelling, es ist eine Methode, Wissen zu vermitteln. Du bezeichnest dich als Wissensarbeiterin. Ich bezeichne mich übrigens als Wissensvermittler. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir über diesen Unterschied schon reden sollen. Nein, ich glaube nicht. Ist egal. Aber wir haben im Wesentlichen, und weil ich eben auch Radiosendungen mache, die Herausforderung, Themen zu vermitteln. Ja, das stimmt, ja. Und du machst jetzt eine Sendung über Raubkunst. Ich mache eine Sendung über das Blutbild. Mhm. Ja? Und beide sind wir jetzt in der Situation, in 1-2 Monaten zu liefern. Mhm. Komm nie zu spät beim Radio und sag nie eine Sendung. Also das muss geliefert werden. Ich habe auch schon Sendungen abgesagt, aber ja, im Härtefall. Kann es auch passieren, wenn man krank ist. Ja. Aber das ist wirklich ein Härtefall, ja. Und der passiert nicht oft. Passiert also, nicht oft. Nein. Ja, das stimmt. Und ich würde ganz gerne mit dir reden über die Herausforderung, in meinem Fall über das Blutbild etwas zu machen, was mir so fremd und so weit von mir entfernt ist. Und vielleicht erzähle ich dir einfach meinen Gedanken und frag dich aber vorher noch, wie würdest du eine Sendung über das Blutbild machen? Oh Gott. Ja, ich habe gefürchtet, dass du das sagst. Also ja. Medizin ist für mich immer so ein schwieriges Thema. Also ich bin ja normalerweise mehr zu Hause in der Technik. Technik, in so Digitalem. Du hast doch diese in Linz, die Ars Electronica? Genau, so als Korrespondentin ein bisschen betreut. Naja, ich habe angefangen in Linz. Ich habe in Linz gearbeitet und habe dann so angefangen, Beiträge zu liefern aus Linz für Matrix. Das ist die Spätabend-Technikschiene. Am Sonntag? Am Sonntag, 22.30 Uhr. Wir machen kurz Werbung, ne? Dürfen wir? Ja. Absolut. Computer und neue Medien. Computer und neue Medien. Das ist, Vorreiter-Sendung. Noch kurz dazu sagen, das ist die erste Sendung über Computer und das Internet im deutschsprachigen Raum, gibt es seit 1995 und deshalb hört man auch im Titel, oder? Computer und neue Medien, das klingt nach 90er Jahre. Aber ich war dabei, als diese Sendung gegründet wurde, nämlich einen Schritt vorher noch an der Volkshochschule, wo sie diese Radiokurse entstanden sind. Mhm. Und einige haben dann genau diese Sendung aufgestellt. Andere haben ORF On entwickelt. Und beides war in so einer pionierhaften Geschichte. Mhm. Und da wurde echt was praktisch vorgelegt. Mhm. Und ich meine, diese Computer- und neue Medienkorrespondentin aus Linz, es ist schon so, die Leute, die mit diesen Themen arbeiten, das ist schon etwas, wo man sich dann auskennen kann. Und wenn da irgendein Journalist dann drüber was macht, es ist immer urmühsam für die Leute, denen das so zu erklären, dass der das auch halbwegs versteht. Mhm. Also allein schon praktisch, wenn man eine Sendung macht über Passwörter, das war für die Leute urmühsam, mir so grundsätzliche Dinge immer erst beizubringen. Und als Journalistin auch, dass man die Courage hat, immer nachzufragen und sich nicht allzu dann wissend zu geben, weil man eben solche Experten gegenüber hat, die die eh schon wissen quasi, so sagen, die es vielleicht möglicherweise gewohnt sind, dass sie unter ihresgleichen sind und dann Sachen nicht so erklären müssen. Und aber in deinem Fall muss man dir jetzt so Computer, neue Medien nicht immer neu erklären. Du kennst dich da schon ganz gut aus. Also eine Geschichte in diesem Gebiet geht bei dir schon einmal leichter von der Hand oder schneller oder... Ja, wobei ich mich nicht als Expertin bezeichnen würde. Ja. Sind wir alle nicht. Nein, wir nehmen wir die Themen, nicht, wie sie uns... Ja, genau. Du hast Geschichte studiert. Ich habe Geschichte studiert. Melbourne und in Paris, sagten wir das schon? Weiß ich nicht. Habe ich vergessen. Okay. Also wir sind es gewohnt praktisch, uns Themen zu nähern, keine Angst zu kriegen, nachzufragen und das Ganze aber dann aufzubereiten den Hörern. Mhm. Und da gibt es immer nur diesen unbekannten Hörer, den man eh einfach weiß, den kann man sich nur vorstellen ungefähr. Aber letztlich endet man in dieser Tradition des jeweiligen Formates, es zu tun. Und das ist das, was mir oft auch Angst macht, weil ich früher diese Formate eigentlich immer wieder gesprengt habe durch andersartiges Erzählen. Und das hat super funktioniert. Und mit zunehmendem Alter ich auch immer wieder praktisch rund geschliffen werde, weil natürlich jede Kante, die man setzt, eine große Chance ist, aber auf der anderen Seite möglicherweise kritisiert wird, beziehungsweise auch zurückgeworfen wird. Ja, möglich. Aber ich glaube, dass du halt auch mehr Anspruch hast an dich. Das beobachte ich bei mir, dass das oft das Problem ist, was einen hindert. Dass man am Anfang mehr so quasi diese Beginner-Mind hat, so quasi auch vielleicht das Glück des Beginners und sich halt mal so durchkämpft und so und Dinge ausprobiert und Sachen macht, von denen man gar nicht weiß, dass die gehen oder wie man sie macht. Und dann mit der Zeit hast du halt vielleicht hast du dann mehr Erwartungen an dich selber, kennst da mehr, was andere Leute machen, hörst mehr, entwickelst eine Art von Geschmack und so und dann hast du vielleicht mehr, ich glaube, das ist mehr Anforderungen, die du an dich selber stellst und dann dich dadurch behinderst quasi. Mhm. Ah ja. Aber sind wir jetzt schon fast in der Psychologie drin. Nein, es war eine andere Sicht, das ist wieder was mir dann mehr beruhigt. Sag Lothar, Blutbild. Was interessiert dir an dem Thema? Was würdest du sagen, wieso willst du eine Geschichte über das Blutbild machen? Ich will es nicht machen, es ist mir zugeflogen. Und wie ist es dir zugeflogen? Indem die Redakteurin gesagt hat, hey, das wäre doch was übers Blutbild. Und ich kannte diesen Begriff und ich wusste, das ist so weit von mir entfernt wie nur irgendwie und deswegen sagte ich ja. Mhm. Okay. Jetzt war quasi ein Test für dich selber. So genau, was. Mhm. An Mut. An Mut, ja. Mhm. Aber ich weiß, dass ich das schaffe. Also das ist jetzt nicht irgendwie so dieses fahrlässige Rausgehen und ich werde das nicht, ich schaffe das sicher und es wird das sicher interessant. Ich bin auch total überzeugt davon, dass es interessant wird. Aber gibt es sowas wie ein, das wäre so der Klassiker, ich mache das jetzt so nach einem Lehrbuch, gibt es so einen Küchenzuruf, den du hast? So dieses drei Sätze, das du jetzt quasi deiner Frau in die Küche rufen könntest oder deine Frau dir zurufen könnte. Dieser Küchenzuruf, das kommt, glaube ich, vom Axel Springer, der hat das gepredigt in den 50er Jahren seinen Journalisten, dass sie immer bei einer Geschichte so auf ihre zwei Sätze kommen sollen, die man idealerweise sich zwei Menschen zurufen können von einem Zimmer ins andere. Du hör, da geht's um die und die Geschichte. Idealerweise, was die Person sagt, die das gerade im Radio hört. Was? Ja, das war voll entspannend, da ist es um da gegangen. Okay. Nee. Noch nicht, okay. Wir arbeiten dran. Nö. Okay. Gut. Wird schon noch kommen. Ich kann aber den Titel raussuchen. Ja. Den Titel gibt es schon. Und es gibt sicher schon einen Pressetext. es gibt auch sicher schon einen Pressetext. Moment einmal. Ich sag dir das. Und ich habe das auch schon auf meiner Homepage als Sendungen in Bearbeitung. Moment. Aber geht es so um was Neues? Geht es so um irgendwelche neuen Erkenntnisse, die man ziehen kann? Also ein Blutbild oder das Blutwerten oder neue Möglichkeiten, wie man Blutwerte deutet? Geht es um das? Oder um was geht's? Du bist gemein. Na, die Geschichte ist... Warte, ich muss den Titel suchen. Moment. Wo habe ich den Titel jetzt aufgeschrieben? Ach, Moment. Ich habe da eine neue Software, Omni Outliner, die ist ziemlich super. Ja. Kennst du die? Da kannst du Ebenen ausklappen und Ebenen einklappen und hierarchisch geordnete Ebenen. Okay, Blutbildplanung. Die Ebene ist jetzt so, oben ist der Titel Blutbild. Aha. Dann habe ich Ausklappabteilung Metatexte. Aha. Dann habe ich eine Ausklappabteilung Interviewpartner. Aha. Eine Ausklapp Manuskript, Literaturliste und Linkliste. Aha. Jetzt klappe ich aus Metatexte, da wird Titel, Untertitel, Sender, Sendedatum, Sendezeit. Was willst du hören? Titel auf jeden Fall. Titel. Was das Blutbild verrät. Ja. Untertitel. Spurensuche im Kreislauf unseres Lebens. Sender. Ö1. ORF Radio Ö1. Sendedatum 7. bis 10. März 2016. Okay. Shit, das sind zwei Monate. Das ist dieselbe Woche. Ja, genau. Wir sind in derselben Woche. Und du bist hinter mir. Du bist um 9.45 Uhr mit dem... Also mit du bist auch, hast ein großes Radiokollegium. Nein, ein kleines. Ah, du bist vor mir. Machst du ein großes? Nein. Nein, dann sind wir nicht in der gleichen Woche. Was bist du? Entschuldige nochmal. 7. bis 10. März. Ich auch. Da kann irgendwas nicht stimmen. Wir haben das gleiche Format und ich habe das Gefühl, wir sind in einem üblen Plan. Man will gut, dass wir drüber reden. Okay, wir werden das klären. Mhm. Pressetext kurz, Pressetext lang. Kurz, oder vielleicht kannst du mal erzählen, was im Pressetext steht, ohne dass du mal vorliest. Genau, die Hauptpunkte sind, in einem Tropfen Blut stecken viele wertvolle Informationen. Aussagen auf Zustand des Menschen sind möglich. Mhm. Ökonomisch sind Bluttests ein riesiger Markt. Mhm. Aber das interessiert mich eigentlich kaum, dieser Aspekt davon. Mhm. Ja. Risiko und Wahrscheinlichkeiten sind beteiligt. Mhm. Nämlich das, wenn man das Blutbild jetzt kennt, weiß ich, dass ich in einer Risikogruppe bin, dass ich in 20 Jahren vielleicht eher einen Herzinfarkt mhm. kriege. Das beunruhigt mich eher jetzt einmal. Ja. Und ethische Fragen jetzt bei Bluttests sind immer auch ein Thema, ob ich das alles wissen will. Ja. Mhm. Mhm. Analysemethoden werden immer genauer und die Frage ist, ob man dann einfach was noch damit anfangen kann. Mhm. Mhm. Relativ langweilig. Also jetzt, ich finde nicht. Was interessiert dich daran? Was würdest du? Also mir wird grundsätzlich, ich habe Geschichte studiert, mir würde grundsätzlich einmal die Geschichte interessieren, wie man angefangen hat überhaupt, mhm. das Blut auszutesten und mhm. draufkommen ist, dass das Blut Informationen über uns enthält. Mhm. Also kann man vorstellen, dass das medizinhistorisch total spannend ist. Anna, das habe ich im Langtext medizinhistorisch. Schau. Ja, da bin ich beruhigt. Aber das war eins der letzten Sachen, auf die ich draufgekommen bin. Mhm. Es ist interessant, dass du das eins der ersten hast und du damit einfach auch wirklich startest. Also starten würde die Geschichte natürlich nicht damit. Okay, warum nicht? Warum für natürlich nicht? Nein, natürlich nicht. Das ist so, wir geben heute so, also ich kann mir jetzt immer wieder, mir fallen halt so Regeln ein, die man dann natürlich großartig, gegen die man großartig verstoßen kann. Deine auch. Eigenen Regeln? Na, die man so mitbekommt okay. im Reporterleben. Fang nicht mit dem Geschichtlichen an. Fang mit was Aktuellem an. Wirklich? Mhm. Oder fang mit was unmittelbar, also fang mit was an. Ja, fang mit was an, was jetzt ist. Fang mit was an, was jetzt ist. Führ mich in eine Szene rein. Frau K. leidet an fürchterlicher Anämie. Sie möchte dem Grund für nachgehen und lässt sich ein Blutbild erstellen. Frau K. ist verzweifelt. Ja, das kann man aber zumindest kann schöner machen. Ja. Schöner machen, okay. Also nicht Frau K., sondern ich selbst. Zum Beispiel du selbst machst ein Blutbild, das wäre mhm. nett, ja. Das okay. finde ich schön, ja. Ist schon mhm. vereinbart, habe ich gemacht. Ja. Hm? Also das wäre super Einstieg. Und du sprichst dann mit jemandem, der dir das dann ausliest, deutet, wie man das nennt, analysiert. Okay. Cool. Man könnte, wobei gleichzeitig, mir ist jetzt gerade der Gedanke gekommen, man könnte schon auch schön historisch mit einer historischen Szene einsteigen. Ah, so mit Tüll und Tuff und so weiter, also da praktisch so eine Dame, die so blutarm ist und so weiter, ja. und da, wo die Leute dann streiten, was wird sie haben und müssen wir sie zur Ader lassen. Zum Beispiel, ja. Aber wenn du mir jetzt so gefragt hast, von wegen Regeln, so Regeln entstehen natürlich auch in einem Format, Und von vielen Radiokolleg hören und machen. Es gibt schon bestimmte Regeln, die wir auch haben für ein Format. Und sozusagen das klassische Radiokolleg in dem Format würde eher mit einer in der Gegenwart anfangen, sage ich jetzt mal. In der Gegenwart anfangen. Und in einem anderen Teil machst du einen historischen Teil zum Beispiel. Mhm. Okay, jetzt sage ich dir, was ich gemacht habe. Mhm. Ich habe mir gedacht, ich gehe für diese Sendung von meinem Blutbild aus. Mhm. Und lass mir bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft ein Blutbild machen, mhm. wie schon so oft. Mhm. Und habe dort angerufen und habe vorher mit der Redakteurin geredet, ob ich das darf, eine Spurensuche machen, wo ich selbst dabei bin. Mhm. Und sie hat gesagt, probier aus, mach, sei mutig. Mhm. Ich spiele das vor. Herzlich willkommen in Ihrem Servicecenter der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft. Gesund ist, für jedes Anliegen ein offenes Ohr zu finden. Ihr Anruf ist bereits gereiht. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Stimmt. Ja, grüß Gott, Bodingbauer spricht. Ja, grüß Gott, Herr Bodingbauer. Sie wollen sich zur Vorsorgeuntersuchung anmelden, gell? Sie wissen das schon. Ja, der Herr Dozent hat mir's gesagt. Ah, alles klar. So, dann, dass Sie sich melden werden. Warten Sie nur einen Augenblick, bitteschön. Ja, da ist eher Blutbild dabei. Ja, freilich, das ist routinemäßig ganz einfach dabei. Muss man irgendwas berücksichtigen an dem Tag? Sie müssen nüchtern sein. Nüchtern müssen Sie sein. Am gescheitersten wäre es gleich in der Früh. Das würde ich Ihnen am ersten vorschlagen. Gib zu, die Sendung ist schon fertig und du tust mir jetzt einfach nur aufs Glatteis führen, oder? Nein, nicht aufs Glatteis führen, aber jetzt, nein, die Creme abschöpfen. Okay. Also, na, ich kann, okay, das hat super funktioniert. Mhm. Über Skype aufgenommen, praktisch Skype raustelefoniert und daheim am Computer aufgenommen, also nicht im Studio. Es gibt auch so Apps, mit denen du am Handy mitschneiden okay, kannst. Okay, danke für den Tipp. Und habe jetzt für den Donnerstag einen Termin. Mhm. Und dort habe ich mit der Pressestelle gesprochen und mit dem Professor, der das Ganze betreut. Ich darf dort aufnehmen und er wird mir dann mein Blutbild auch erklären. Mhm. Genau. Und jetzt ist nämlich so, die Geschichte ist jetzt die, dass ich jetzt praktisch eine Woche Zeit habe. Und da habe ich jetzt die zweite Spur gelegt, dass ich mich an mein letztes Blutbild erinnere, wo der Arzt gesagt hat, ich sollte ein bisschen aufpassen mit Blutfetten, weil da ist mir dann die Risikogruppe so und so. Und ich sollte weniger Eier, glaube ich, und Meeresfrüchte oder so essen, also bestimmte Ernährungs- und im Wesentlichen habe ich nicht wirklich drauf aufpasst. Und jetzt habe ich mit einem Professor für Ernährungswissenschaft telefoniert und haben gefragt, ob ich ihn anrufen darf und ihm für diese Sendung eine Frage stellen darf. Und ich werde ihn fragen, ich habe in einer Woche Blutuntersuchung, macht es Sinn, jetzt noch eine Woche was mehr Nüsse zu essen? Weil ich habe echt ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Und er wird mir dann, vermute ich, er bestätigt, dass er das machen wird, erklären, dass es für bestimmte Parameter durchaus unmittelbare Auswirkungen aufs Blutbild gibt, aber eigentlich für andere Parameter keine. Also das heißt, ob jetzt eine Woche was anders ist oder nicht, ist dann für diese Blutfette oder so egal oder eben nicht. Das heißt, du versuchst herauszufinden, wie man das hacken kann. Genau. Ja, genau. Mhm. Und damit habe ich praktisch jetzt über Telefon einen Startpunkt gelegt mit ihm. Dann mache ich meine Geschichte übers Blutbild und tauche später bei ihm mit dem Mikrofon wieder auf, um diese Spur aufzunehmen. Also er ist jetzt nur ein Vorab-Informant, der den Hörern und mir erklärt, so Vorab-Tipps, wie ich dieses Blutbild einmal überlebe, imagemäßig. Und nachher komme ich dann zu ihm und wir reden noch einmal wirklich über diesen Ernährungsaspekt. Und da finde ich den Aspekt halt total spannend, von wegen, eben ist es hackbar und was sagt es dann über das Blutbild aus? Ja. Nämlich, dass es möglicherweise keinen wirklichen Superspiegel über meinen Gesundheitszustand gibt, sondern einfach einen, dass es eine Momentaufnahme ist, ne? Möglicherweise. Ja. Die aussagt, wie es mir jetzt am 21. Jänner geht, aber jetzt nicht so viel aussage, wie es mir, wie mein Körper grundsätzlich drauf ist. Oder vielleicht nur zum Teil, also ich spekuliere jetzt. Ich schreibe mir diesen. Also quasi so dieser kritische Aspekt von wegen, was kann ein Blutbild aussagen und wo sind die Grenzen von dem, was ein Blutbild aussagen kann. Das ist ein interessanter Aspekt. Momentaufnahme versus Aussagekraft auf längere Zeit. Ja. Genau. Die historische Fährte, von der du gesprochen hast, habe ich heute aufgenommen. Ich war bei einem Epidemiologen, der mir erzählt hat, dass früher diese Miasmentheorie da war, dass man glaubt hat, es wären irgendwelche schlechten Stoffe im Blut. Und daraufhin hat man dann begonnen, die Leute zur Ader zu lassen. Aber auch Cholera wurde so erklärt, bis man draufgekommen ist, dass es die Erreger außen waren. Und mit diesem Gespräch wäre ich jetzt praktisch diese Zeit bis zur Blutabnahme im Radiokolleg, also in dieser ersten Viertelstunde bestreiten. Das heißt, ich mache jetzt praktisch vor meiner Blutabnahme schon die ersten Gedankenspuren, die der dann eigentlich recht interessant erzählt. Und das habe ich heute, das Gespräch geführt als Podcast für die Physikalische Historie Naturwissenschaft. Das heißt, ich habe diese Blutfragen verbunden dann mit dem, was eigentlich Epidemiologie ist, und das ist urspannend. Und das hat mich sehr getröstet, weil nämlich damit dieses Blutbild auch für mich spannend wird. Nicht, weil es ich bin oder mein Blutbild, sondern weil die Spuren so interessant sind. Und damit bin ich jetzt beim Titel nämlich Spurensuche, das eine wirkliche Spurensuche ist. Ich kann jede Schaßspur wirklich mir anschauen und ich darf es in der Sendung argumentativ machen, wenn es nur irgendwie interessant ist. Ja. Das ist der Stand der Dinge. Das klingt eh schon sehr fertig. Ja, aber dann ist der erste Tag und dann. Aber bist du sicher, dass du das alles in den ersten Teil hinein machen willst? Nein, eben nicht. Ich glaube, ich mache das einfach. Und jetzt, das ist die Frage jetzt nach der Ehrlichkeit und mit dem Mut. Wenn ich das jetzt für mich als Podcast machen würde, würde die Nervenstärke haben und einfach weitergehen und ich würde wirklich in Echtzeit die Dinge schon sortiert haben. Das Leben sortiert mir die Sache, wie ich sie dann im Radio mache. Mhm. Das heißt, erster Anruf an die Sozialversicherung, dann die zweite Geschichte mit dem Ernährungsexperten, die dritte Sache mit dem Epidemiologen und heute war ich noch beim Kieser, da gehe ich einmal in die Woche, zweimal in der Woche, einmal Kiesertraining, ja. Wenn ich dort auftauche und ich bin 44, sinkt der Altersdurchschnitt so gravierend. Aber es ist super. Der Fischer geht da dort auch hin. Unser Heinz Fischer, ja. Und der Eduard Beuer, den kennt man doch auch, wer ist denn das? Okay, der ist immer nämlich bei mir bei Bodingbauer mit dem Karteikartchen. Kannst du auch. Das darf ich gar nicht sagen. Den Fitnesswert. Ja, wurscht. Und auch irgendwelche anderen Leute. Aber im Prinzip, und hab dort, weil nämlich das Zweite ist beim Blutbild, bei den Blutfetten, einerseits dieses Essen, andererseits hat der Arzt letztes Mal gesagt, auch Bewegung bzw. Sport hilft es zu senken. Das heißt, ich habe mir heute eine Atmo geholt, wo ich dort, wo man die Klimmzüge macht, was echt übel anstrengend ist, habe ich mein Aufnahmegerät draufgelegt. Das heißt, dieses Ding ist mit mir dauernd auf und abgefahren und hat mein Atmen aufgenommen innerhalb dieser 10 Wiederholungen und habe somit praktisch schon eine weitere akustische Spur, die ich als Atmo verwenden kann, wenn ich darüber erzähle, dass Bewegung eine Option wäre. Da ist die Gefahr des, dass es nicht peinlich werden darf, weil wer will, schon angeatmet werden im Radio. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber zumindest beim Material. Ja, also sehe ich nicht so die Gefahr. Also akustisch ist jetzt einmal praktisch ein Telefongespräch. Das ist jetzt noch nicht so der Heuler, aber atmen auch schon. Und aber ich finde das ganz cool. Das heißt, du bettest die Geschichte so ein in dein Blutbild und in dein, wie du das auch versuchst zu manipulieren. Ja, genau, Versuche, Gedanken. Mhm. Und das ändert sich nämlich, also das, was du sagst mit momentan und mit längerfristig, diese Versuche sind am Anfang der Sendung andere wie am Schluss der Sendung, wo ich schon was von diesen ganzen Leuten was gelernt habe. Und ich habe jetzt Interviewtermine mit einem. Aber dann solltest du nochmal das Blutbild dann machen. Machst du das eh? Nö. Eigentlich wäre es ja lustig, dann das Blutbild einmal zu machen, ohne Manipulation und einmal mit Manipulation, oder? Na, ich glaube, dass die Manipulation nicht wirklich funktioniert. Ja, also aber das ist ja dann auch ein Resultat. Naja, aha, zeig mal. Na, das geht ja nicht mehr aus. Bis wann ist denn nicht am 7. März? Das schaffe ich nicht. Okay. Na, aber ich habe einen Termin bei einem Hämatologen im AKH, der eben dann über die Sinnhaftigkeit der Parameter spricht. Wenn man alles über das Blut weiß, weiß man alles über den Menschen. Und das ist einer, der beim österreichischen Genomprojekt dabei war. Er weiß alles über sich. Dann habe ich noch einen Termin in Innsbruck bei einem Hämatologen, Onkologen, der diese Tumormarker irgendwie bespricht. Das wäre wahrscheinlich später hinten rein. Das kommt aber auch in meiner Aufnahme. Ich bin bis 10. Februar, möchte alle Aufnahmen haben, weil es sonst zu stressig ist. Dann habe ich keine Nerv, keine Ruhe mehr zum Zusammenbauen. Weil es ist ja eben, das ist ja ein immer größer werdender Teil in der Wissenschafts- und Molekularbiologie, genau. Dass man versucht, einen Marker zu finden im Blut, genau. Für alle möglichen Krankheiten. Genau. Oder für, was weiß ich, auch Alzheimer und Tumore, wie du gesagt hast. Genau. Brustkrebs zum Beispiel ist da ein großes Thema. Und wenn das praktisch von meiner Zeitplanung weiter hinten ist, dann wäre ich das in der Sendung und das wäre eben jetzt der Mut, den ich gerne hätte, aber ich werde es mal so probieren, auch wirklich weiter hinten einreihen, eine Spurensuche, die nicht, wo praktisch ein Paradigma ist, oder wie sagt man denn, ich verdrehe nicht die chronologische Abfolge. Weil das ist das Erste, was man im Radio macht, alles über den Kopf zu stellen. Das letzte Interview am Anfang stellen und solche Geschichten. Und ich würde ganz gerne das bei der Spurensuche belassen. Weil ich werde ja im Lauf dieser Spurensuche immer gescheiter. Und das heißt, ich möchte ganz gern, und das ist der Versuch, so Zwischentexte, die man üblicherweise als der urschlaue Mensch im Studio spricht, ganz gerne auf dem Weg zum nächsten Interviewpartner sprechen. Da ist die Gefahr, dass man es nicht gut macht. Und das geht nicht. Das heißt, das wird ein bisschen ein Knackpunkt sein, wie gut man das schafft. Das könntest du auch eventuell faken. Im Studio dann? Ja. Genau. Wobei, da würde es dann eher... Also ich würde es vorher aufnehmen. Mhm. Ich würde es vorher wirklich aufnehmen on the road und dann ja. schlimmstenfalls im Studio faken mit dem Material, was du hast, dass du dann wirklich die Worte verwendest, die du zum Beispiel oder ungefähr die Worte verwendest, die du wirklich auf der Straße verwendet hast. Oder eben ein bisschen verschönere, dass es dann wieder klar ist, dass es dann doch zu Hause dann letztlich abgeleitet ist. Aber ich stelle mir vor, zum Beispiel, wenn ich schon relativ viel weiß, dass ich bin ja dann auf dem Weg nach Innsbruck im Zug und da habe ich ja endlos Zeit, dann werde ich doch mich einmal hinsetzen und irgendwo in Adnang-Buchheim ins Mikrofon sprechen, was ich schon weiß und was ich jetzt eigentlich von den Typen in Innsbruck gerne wissen möchte. So ein bisschen ein Serial, Podcast-Serial für Blutbilder. Da musst du mir jetzt helfen. Was meinst du damit? Es gibt diesen einen ganz tollen Podcast. Es ist der erfolgreichste Podcast aller Zeiten mit ungefähr 1 Million Zuhörer. Der ist letztes Jahr rausgekommen, ist so ein Spin-off von einem ganz berühmten amerikanischen Podcast, der heißt This American Life. Mhm. Und die Journalistin, die den gemacht hat, heißt Sarah Koenig. Mhm. Und die hat so in dieser True-Crime-Manier hat die eine echte Kriminalgeschichte quasi aufgerollt. Und da gibt es einen Mörder, vermeintlichen Mörder, der hinter Gittern sitzt. Und mit dem hat sie unter anderem telefoniert und hat nochmal die Spuren von diesem Kriminalfall, der ein paar Jahre zurückliegt, nochmal aufgerollt. Und sie ist halt wirklich ihre Spurensuche und sie beschreibt da sehr gut einfach ihre Zweifel und ihre Recherchen, wie sie vorgeht, die Fragen, die sie sich stellt. Und das ist ziemlich super, das sich anzuhören. Ich habe das am Rande mitgekriegt, habe die erste Folge zum Teil gehört und habe dann aus irgendeinem Grund nie mehr weitergehört. Wahrscheinlich, weil es eh schon so viele hören, die mir dann fragen kann, wie ist denn die Geschichte ausgegangen. Was ich aber jetzt gehört habe, war Mystery Show. Mhm. Das war ein Tipp von dir. Echt? Das habe ich noch nie gehört, aber vielleicht ist es. Gibt es. Ja? Ja. Ich glaube nicht, dass ich dir das empfohlen habe. Beim letzten Podcaster-Treff in Wien hast du, glaube ich, über die Mystery Show erzählt. Ah doch, Mystery Show, Entschuldigung, jetzt habe ich es verwechselt. Ja, sicher. Und? Mystery Show, ich bin ein großer Fan von Mystery Show. Ja. Das ist schon so lange her, weil die haben jetzt aufgehört zu produzieren. Ah. Die haben bis zum Sommer produziert und jetzt machen sie es gar nicht mehr. Ich habe das gar nicht gemerkt, ich habe die letzte Folge gehört. Es ist so super. Da ist drum gegangen, um jemanden, der… Entschuldigung. Ja, was, wie? Nein, ich Mystery Show, ich bin großer Fan und wie konnte ich das vergessen? Okay, okay. Ja. No. Ist nicht wichtig. Ja. Ich glaube, Wahnsinn. Also, gut. Sollen wir nochmal anfangen? Kann man machen. Nein. Und in dieser Mystery Show habe ich jetzt beim Laufen gehört, da war endlos viel Zeit, die dauert 1,5 Stunden oder so, die Folge, da ist drum gegangen, um den Illustrator von Lunchboxes. Und herrlich. Und ich habe eine halbe Stunde mehr braucht, dass ich mir ansatzweise verstehe, worum es geht. Irgendwann habe ich begriffen, dass es da offenbar einen Typen gibt, der diese Lunchboxes illustriert, wobei man bis heute nicht, fehlt mir aber eine Lunchbox. Was ist eine Lunchbox? Ein Ding, wo du halt dein Pausenbrot einpackst. Das ist halt typisch amerikanisch. Amerikanisches Kulturgut, aber das ist, haben wir halt nicht. Und das ist illustriert. Ja, fuck. Und die hat sich auf jeden Fall auf eine Spurensuche begeben und wollte mehr über den Typen wissen. Mhm. Der ist aber dann, glaube ich, schon verstorben. Mhm. Und das heißt, sie hat dann auch versucht, in Archive reinzukommen. Und was mir an dieser Geschichte sehr gut gefallen hat, war dieses hemmungslose Ausnützen der Telefonleitung. Ja. Die hat einfach überall einfach rausgerufen und hat sich in diesem riesigen Land ihre Interviewpartner, ihre Spuren einfach über Telefon reingestreckt in die Sendung. Mhm. Und da haben wir beim Staats- und Kultursender Österreich 1 eher nicht die Tradition. Ja. Und ich finde das aber, und da habe ich drüber nachgedacht, ob wir dadurch nicht eigentlich sehr viel aufgeben an Buntheit, auch wenn es akustisch vielleicht nicht so bunt ist. Mhm. Wir haben die Telefonate nur im aktuellen Dienst, wo es halt schnell gehen muss, da akzeptieren wir es quasi. Und sonst, genau. Skype ist auch schon, du hast wieder zu viel Skype verwendet für deine Sendung, das ist nicht gut. Mhm. Ich finde es auch Blödsinn. Also. Naja, aber man muss sich, also, weil. Also ja, schau, wir haben immer so im Haus so dieses, ja, Audioqualität und dann, wenn du mit einem Skype-Interview kommst, mit einem möglicherweise nicht so besonders guten, dann rümpfen auch die Tontechniker, rümpfen so ihre Nasen. Und die denken mir so in Zeiten wie diesen, wo wir eh unsere Podcasts oder unseres Radio irgendwie mit unserem Mobilgerät und über Kopfhörer hochen und der Straßenbahn und so. Ich weiß nicht, mir ist der Inhalt viel wichtiger als die Soundqualität, ehrlich. Ein Skype-Interview, finde ich, ist ästhetisch nicht schön, von der Akustoästhetik. Und was ist dann, was ist ein Telefonat ist was ist Schönes. Nein. Was ist der Unterschied? Das verstehe ich nicht. Das ist so blechern, metallisch, Computern, so ein Skype-Interview. Das hat irgendwie so ein Telefon läuft ja auch fast nur bei Voice-over-IP. Also da ist ja zwischen Skype und so vom Telefon teilweise kein Unterschied. Es ist ein buntes Rauschen beim Telefon und ein Neonrauschen bei Skype. Nein, also das finde ich jetzt eine Verklärung, die möglicherweise historisch ist, weil das Telefon älter ist. Okay, na gut, aber... Nein, also da mache ich keinen Unterschied zwischen Telefon und Skype. Nein. Ehrlich gesagt, nein. Nein. Na gut, aber die. Aber du hast recht. Ich sehe das Problem auch überhaupt nicht. Vor allem, wenn man offen dazu steht, wenn man sagt über Skype und wenn man es mitkriegt, auch von mir aus, dass das Telefonat vielleicht auch schwierig war, dass es auch schwierig ist, den Typen ans Telefon oder die Frau ans Telefon zu kriegen, gewinnt das alles. Es erzeugt Spannung in der Sendung. Ja, aber diese Spannung, glaube ich. Wenn man es gewohnt ist, dass es kein Telefon gibt, muss man echt erst durch die Geschichte erzeugen. Ja, wahrscheinlich, ja. Also wenn du durch die Geschichte halt vermitteln kannst, zum Beispiel eben, es ist jemand, der schwierig zu erreichen ist, jemand, der immer unterwegs ist genau. Und dem ist schwierig nachzutelefonieren. Eine Kollegin hat das jetzt gerade gehabt, die hat eine Sendung gemacht, über Edward Snowden. Und die haben eine der Beraterinnen oder der Helferinnen von Edward Snowden hat sie versucht zu interviewen und du hörst, wie sie telefoniert im Hotel, die ist nur über Telefon zu erreichen. Sie ruft im Hotel an und da sagt ihr die Frau am Empfang, sagt, na, die Dame hat schon ausgecheckt, die ist nicht mehr da. Und dann ruft sie und dann hörst du wieder, wie es klingelt und dann erreicht sie doch und hat sie halt am Telefon. Und das finde ich ja total spannend, weil du bist ja dabei, da kriegst du mit, wie sie arbeitet, wie sie an diese Leute rankommen ist. Da gewinnt die Story extrem, finde ich. Ja. Also wie wenn es so glatt gebügelt ist. So. Es gibt eine Regel im Radio, erzähl nie, was du nicht geschafft hast. Ja, das finde ich ein Blödsinn. Also oder Blödsinn. Nein, das, ja eben, das, da kommt genau dieses her, dieses Zudecken und das machen wir sehr viel, eben, dass du nur das zeigst, was du glaubst, was zeigenswert ist, aus welchem Grund auch immer. Ich glaube, dass diese neuen, auch viele von diesem Podcast-Format und das, was jetzt die Welt so liebt, lebt genau von dem, dass die Journalisten quasi transparent sind und ihre Arbeitsmethoden zeigen. Und ich meine, das ist auch das, wieso ich beim Radio bin, weil für mich war das immer total spannend, irgendwo hinter die Kulissen zu schauen. Und auch quasi, ich habe dann die Möglichkeit, irgendwo hinzukommen, wo man nicht so leicht hinkommt. Und idealerweise nehme ich da meinen Hörer mit oder meine Hörerin mit. Eine Spurensuche, ja. Und dann ist es natürlich viel spannender, auch wenn man wieder zum Storytelling geht, diese ganzen Widerhaken, quasi manchmal vielleicht bin nämlich sogar ich. Also in dem Fall, wie du gerade geschildert bist, bist ja du auch Protagonist in der Geschichte, nicht nur deine Interviewpartner, deine Experten. Und da will man natürlich auch hören, wie du scheiterst. So quasi. Oh. Oder ein bisschen scheiterst du. So weit habe ich noch gar nicht gedacht. Muss ich scheitern mit diesem Blutbild? Na, die Blutfette könnten eventuell schon eine Risikogruppe 3 von 7 sein. Wäre super. Für die Story wäre es super. Hey, für mich wäre das aber schlecht. Niederschmetternd. In diesem klassischen Storytelling, weil über das wollten wir ja reden, geht es ja immer darum, dass es so eine, dass der Held eine Einsicht hat oder dass die Geschichte geht auf einen Höhepunkt, hin und da passiert irgendwas. Da stellt sich entweder alles um, was man bisher gewusst hat, oder der Held, die Heldin und damit auch die Zuhörer haben eine Einsicht, erfahren was Neues, machen eine neue Erfahrung oder sehen Dinge in einem anderen Licht. Und dann, ist die Geschichte quasi vollendet. Und das kommt ja alles von Aristoteles auch. Und dann ist von Hollywood? Von Hollywood, genau. Aristoteles hat bei Hollywood abgeschaut. So. Und dieses praktisch diese Prüfungssituation, und der Held muss sich dann entscheiden, ja. Greift er das Gute oder das Böse, und Beispiel, wenn er das macht, ja. ist das Ganze aber umkehrbar. Mhm. Ganz wichtig, dass er nicht mehr zurück kann. Also er muss wirklich diesen Schritt vorwärts machen. Mhm. Point of no return. Wie wäre das beim Blutbild? Ja, keine Ahnung. Shit. Ich habe das noch nie geschafft, sowas in einem Radio. In einer Radiogeschichte. Würdest du das gerne schaffen? Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht mal. Ich meine, aber du, wenn du erzählst, diese Widerhaken, wenn du eine Geschichte… Aber Widerhaken sind schon gut, ja. Aber würdest du die erfinden? Erfinden? Erfinden? Denn? Ja, ja. Na. Der 105. Widerhaken, der Wille zum Erfinden in einer Geschichte, die du machst, das wäre ja so der nächste Schritt des Machens. Ich glaube, da habe ich zu wenig Fantasie dafür. Zu wenig kriminelle Energie. Na, aber wäre das nicht denkbar, dass man praktisch, wenn man schon solche Geschichten macht? Aber die Widerhaken, die passieren ja in 99% der Fälle, sind sie ja da, die brauchst du gar nicht erfinden. Mhm. Ja, aber so ein gut erfundener Widerhaken? ja. Also mir ist es jetzt einmal gelungen, eine Interviewpartnerin zu provozieren. Mhm. Mit einem, was ich sonst nicht mache, mit einem platzierten Widerhaken. Aufreger. Mhm. Ich habe genau das Gegenteil von dem gesagt, was sie eigentlich vorhat, in einem Aspekt. Mhm. Und sie hat mich sofort auf das Großartigste korrigiert und die Sache auf das Bunteste richtig gestellt. Mhm. Genauso, wie man es eigentlich wünschen hätte können. Und das war was wir eigentlich bei der Radioausbildung gelernt haben, von diesen Haudegen. So, dass man was absichtlich falsch versteht. Mhm. Ja, eh. Aber das ist ja kein Widerhaken, kein erfundener Widerhaken. Also der erfundene Widerhaken ist ja, wenn du irgendwie sagst, mir konnte kein Blut abgenommen werden, weil meine Adern so klein sind oder so. Das wäre der erfundene Widerhaken. Ach so, na, das könnte ja. Na, das würde. Okay, aber das sind jetzt also zwei verschiedene Sachen. Also ich kann praktisch zur Akquirierung der Töne kann ich irgendwelche üblen Mittel anwenden. Ja. Zum Beispiel eben dem Interviewpartner was Falsches sagen. Mhm. Das kommt nie auf Sendung, nur die Antwort wird dann schön. Mhm. Üble Geschichte eigentlich, darf man das ethisch? Ja. Okay, gut. Und man kann aber in der Geschichte, die man dann erzählt, über das Blutbild oder über Raubkunst, dann natürlich solche Prüfungsstellen erfinden oder solche, wo der Held quasi vor einer Entscheidung ist, weil vielleicht entwickelt sich das, was ich mit meinem Blutbild davor habe, völlig blank oder blass. Mhm. Dann muss ich mir ja was einfallen lassen. Und also ich meine, dann sind wir dort, wo ein Fotograf halt irgendwie auch irgendwie einen Scheinwerfer halt hinstellt. Mhm. Eine Inszenierung macht, ja. Ja. Oder du kannst da zum Beispiel im Interview, vielleicht sind deine Blutwerte so langweilig, da kann man da was machen zum Beispiel, dass sie spannender werden. Und dann gibt es eine andere Deutung, gibt es ein Aufmotzen. Auffetten. Aufwetten, ja, zum Beispiel. Naja, ich habe also eine leicht hypochondrische Art, die man aktivieren könnte. Was ist, wenn die auf was ganz was Furchtbares draufkommen? Ja, genau. Da muss ich die Sendung aufsehen. Furchtbare Krankheit. Ja. Das heißt, eine Vorhersehung, das ist jetzt am Onkologen nach Innsbruck schon eine eigene Sache vor. Ja. Schuh. Oh. Ich glaube halt, also gerade zu Geschichten, wo das Ich so sehr im Vordergrund oder auch so stark zur Geschichte dazugehört, ist es oft, finde ich es oft schwierig beim Anhören. Also wenn es zu stark dann nur ums Ich geht vom Reporter oder vom Journalisten, da gibt es dann schon eine Gefahr. Genau. Ja. Also wenn es dann nur um deine Hypochondrie oder um deine Krankheitsparanoia geht, ist es… Na. Möglicherweise nicht so interessant zum Zuhören. Nein, die begleitet mich nur beim Aufnehmen, aber die hätte ich sowieso, auch wenn ich nicht aufnehme. Mhm. Und das will ich eigentlich auch nicht zum Thema machen, weil das ist ein uninteressantes Thema. Ja, ich sag nur wenn. Okay. Ich glaube das auch nicht, dass das der Fall sein wird, aber ich sage nur. Ja, aber den Aspekt, den du ansprichst, ist praktisch eine persönliche Geschichte zu machen, der aber gleichzeitig dieses Ich nicht immer als ich im Vordergrund hat. Es geht nicht um mich, es geht um die Geschichte. Okay, ja. Ich führe sie durch und der Hörer begleitet mich vielleicht bei dieser bei dieser Spur, aber ich bin nicht der, um den es geht. Mhm, genau. Eben. Weil es gibt schon so Geschichten, so, ich kenne schon Radiogeschichten, wo so Ich-Perspektive und ich im Mittelpunkt, jemand, der sich zu Hause dann bei seiner Familie irgendwie aufnimmt und wo es aber dann nicht funktioniert, weil dann die Geschichte vielleicht zu schwach ist und es dann doch zu stark um das Ich des Reporters geht. Mhm. Und dann ist es eher so ein unangenehmes, so, Ich glaube, dass man das Wort Ich ja grundsätzlich umschiffen kann. Das sollte eigentlich in dieser Geschichte gar nicht vorkommen. Nö. Wieso? Eine Reisesendung, wo das Wort Wir vorkommt, finde ich, geht gar nicht. Also wir fuhren dann durch den dunklen Wald. Das interessiert kann ja, aber ich glaube, also ich hab keine Angst vor dem Wort Ich. Hm? Nein, also Ich finde, das Ich hat schon seinen Platz. Also es sollte jetzt nicht in jedem Satz, es sollte nicht jeder Satz mit Ich anfangen, aber hier und da Ich. Haben wir im deutschsprachigen Raum so Angst davor. Das ist auch, was uns vom englischsprachigen Raum unterscheidet. Die haben überhaupt keine Scheu vor dem Ich. Und das merkt man auch bei den Sendungen, die auch wirklich diese Person des Journalisten auch immer dabei hat. Ja. Ja. Die haben keine Scheu vor dem Ich, das stimmt. Wobei, ich könnte schon sagen, also wenn mir wäre schon wahrscheinlich lieber, wenn ich sage, ich habe die letzten 2 Monate 17 Leberkässemmel gegessen. Mhm. Ich. Mhm. Da gefällt mir besser. Als das Ganze. Da würde ich mir dann Sorgen machen. Ja, na, aber es würde mir besser gefallen, diesen Satz zu formulieren ohne Ich. 17 Leberkässemmel zu essen im vorigen Monat, das wäre wohl zu viel. Und dann sagt er was drauf. Dieses Ich will da nicht drinnen haben. Und das ist wurscht. Ich finde das wurscht. Okay. Die Abwechslung macht es meistens spannend. Mal ist es ich, mal umschiffst du es ich. Mhm. Ja. Raubkunst. Mhm. Wie machst du? Ich bin noch nicht so weit wie du. Wo bist du? Ich mache gerade Interviews. Also ich bin gerade so in Recherche-Interviews. Ich versuche gerade so ein bisschen die Szenen mir zu überlegen, die ich haben will. Und bei mir ist es so, dass ich habe jetzt weder die Zeit noch die Mittel, um irgendwie in diese fernen Länder zu fahren, wo ausgegraben wird. Das heißt, ich kann mich in meinem Fall nur aufs Hörensagen verlassen und Leute interviewen, die das kennen, die das gesehen haben, die irgendwie Akteure sind. Und momentan, ich suche jetzt gerade für mich gerade so die starken Personen, mit denen ich das erzählen kann. Und ich versuche gerade zu schauen, wie ich die interviewen kann, dass die mir möglichst plastisch und szenisch erzählen können. Das ist so für mich ein bisschen gerade so das, was ich mir überlege. Und wie machst du das ganz konkret? Ich weiß es noch nicht genau, aber was ich mir so als Strategie überlegt habe, ist, dass ich halt wirklich ganz konkret ihnen sage, bitte erzählen Sie mir, wie schaut es dort aus, erzählen Sie mir die Geschichte. Quasi führen sie mich durch. Also das jetzt für das Projekt, was ich mir jetzt vorgenommen habe. Ich habe da jetzt noch keine Erfahrungswerte, keine genauen. Aber dass man wirklich ganz, ganz, ganz konkret fragt nach den Dingen, das ist etwas, was ich oft in Interviews, wo ich mich oft in höheren Gefilden bewege und oft vergisst dann so nach diesen ganz konkreten Dingen zu fragen. Beschreiben Sie mir die Form dieses Gegenstands. Ja, oder beschreiben Sie mir, wie hat es das ausgeschaut oder wie hat sich das angefühlt oder wie, auch vielleicht noch ein bisschen nach den Gefühlen zu fragen, wie fühlt sich das an? Ich habe jetzt ein Interview übermorgen mit einem Journalisten, der ein ganz tolles Buch drüber geschrieben hat. Und der war unter anderem in Ägypten und war dort auch in einem Bazar, in so einem Geschäft, wo man eigentlich nachgemachte Skulpturen kaufen kann, aber wo er dann immer weiter in einem Laden, er beschreibt es so schön, immer weiter in den Laden reingegangen ist. Ich bin schon voll dabei übrigens. Ja. Wow. Und halt dann gefragt hat, haben Sie nicht da was Echtes quasi? Und dass ihn halt fragt, wie es ihm da halt gegangen ist in der Situation. Oder er beschreibt auch ganz schön, weil er hat sich den Kunstmarkt angeschaut und in dem Buch beschreibt er sehr schön, dass er von Händlern kaum Antworten gekriegt hat und von Sammlern. So wie das war, wie er die Leute da kontaktiert hat, auf was für Emotionen er da gestoßen ist. oder was eben auch nicht zurückgekommen ist. Ist es schwierig, die Interviewpartner zu finden? Momentan überhaupt nicht. Nein, momentan ist es, ich habe jetzt sogar nämlich einen Kunsthändler auch in Wien angefragt. Der hat mir gerade, hat eben per E-Mail angefragt, der hat mir aus Thailand zurückgerufen und so. Ja, er will die, ja, das geht natürlich ein bisschen, es ist ein bisschen ein Krieg. In dem Fall habe ich so den Konflikt, ne, zwischen den Archäologen und den Kunsthändlern, weil die Archäologen sagen so, der Kunsthandel ist schuld an dem, was da nämlich passiert, weil da gibt es so viel Nachfrage und deshalb wird auch so viel ausgebuddelt und deswegen kommt auch so viel auf den Markt. Und die Archäologen sagen, es muss natürlich alles drinnen bleiben im Boden, weil für die Archäologen geht es immer um den Kontext von, um quasi Geschichte zu schreiben. Denen nutzt der einzelne Gegenstand nutzt denen nichts, das einzelne Objekt, sondern die wollen die ganzen Schichten haben. Und die Kunsthändler sagen auf der anderen Seite, na, lieber ist ihnen, das ist was wert am Kunstmarkt, das sorgt dafür, dass das einzelne Objekt geschützt wird und dass es nicht gleich eingeschmolzen wird oder weggeschmissen wird, sondern dass es gehegt und gepflegt wird, auch in den Ursprungsländern. Und die sagen sowieso, dass die Ursprungsländer selber schuld sind, wenn die Dinge rausgeschmuggelt werden und dass die halt nicht gut auf ihre Dinge aufpassen, quasi. Das ist so der Subtext. Ja, da bist du schon mittendrin in dieser ganzen kolonialen Geschichte. Ja, es ist auch ein total, eben, das ist ein interessanter Aspekt. Es ist noch ganz viel Kolonialzeit da heute. In diesen Strukturen auch, ja. Gell? In dieser, oder, ja. Und dann habe ich ein Interview am Freitag mit einer am BKA, die ist für eben so Kulturraub zuständig. Bundeskriminalamt. Hast du wie gesagt? BKA. Ja, Bundeskriminalamt. Ich tue das nur ausfalten, diese Abkürzung. Genau, Bundeskriminalamt. Und dann treffe ich mich, und dann, was ich durch das finde total spannend, in Österreich und in Deutschland gibt es auch Raubgrabungen. Und da treffe ich mich mit einer in Graz, die in Graz Hügelgräber ausgräbt und die dort Colaflaschen findet von lustigen Raubgräbern, die ihr Streiche spielen. Und mit Raubgräbern treibst du dich auch herum? Ich habe jetzt gerade in einem Forum gepostet in Österreich für Sondengänger. Ich suche, also wenn ihr den Podcast hört, wenn der rechtzeitig raus ist, ich suche Sondengänger, die mir erzählen, warum sie das machen. Ja, das wird sie sicher machen. Ja, ironisch. Na schon, ich hoffe schon. Weil warum würde dir jemand etwas erzählen, was er. Nein, es gibt ja auch Sondengänger, die jetzt nicht nur quasi kriminelle Absichten haben, sondern die einfach gern mit ihren Sonden herumgehen und halt herumwühlen im Boden und Geschichte und Archäologen spielen. Und es gibt ja auch sehr wohl scheinbar Sondengänger, die mit Archäologen zusammenarbeiten. Mhm. Aha. Mhm. Das ist ja eigentlich an die Geschichte, dass man Licht in diese Strukturen kriegt, ja. Wie das Ganze zusammenhängt. Ja. Ja. Da geht es ja gar nicht so sehr um diese Gegenstände selbst. Auch? Ja, nein, es geht um die ganze Landschaft. Es geht um die ganze Landschaft und eben ich finde das schon spannend, ach, was da alles zusammenhängt, eben wer da alles arbeitet, Archäologen, eben dann Kunstmarkt, dann Kriminalamt, Polizei, ja, Wahnsinn, ja. Also das finde ich sehr interessant und dass da halt sehr viel im Dunkeln ist und dass die Fronten halt schon sehr verhärtet sind, also irre verhärtet, als Gefühl. Und irgendeinen Bösen, der halt zu Hause das aufstellt. Genau. Und auch, warum man das sammelt überhaupt, was man daran so toll findet. Das, vielleicht findet ein Sammler auch noch, dem man das erzählt. Schau mal, bei dir, du sammelst Kakteen. Ich schaue jetzt in mein Regal, wo so. Hast du auch was da? Die so verschiedene. Eine kleine ägyptische Statue. Schau mal, dort links oben ist so ein Pool, wie sagt man, Poolball, also ein Billardball mit der Nummer 4. Ah ja. Siehst du den? Ja, sehe ich. Den habe ich in Montreal auf einer Brücke gefunden und der ist dort einfach gelegen. Hast du dir unrechtmäßig angeeignet und ausgeführt? Nein, der ist schon am Boden gelegen, also praktisch auf der Brücke, auf einer Brücke liegt so ein Ball und da hat sich eine Geschichte gegeben, warum dieser Ball auf dieser Brücke liegt. Und wenn ich jetzt auswandern würde, würde man wenige Sachen mitnehmen, meinen Computer, aber auch diesen Ball. Und würdest du dich auf die Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer machen? Nö, überhaupt nicht. Nein. Also die Geschichte läuft jetzt mit mir. Vielleicht gebe ich ihn einmal weiter. Ich würde auch nicht rausfinden wollen. Wäre schon interessant. Der Drucker ist gerade angegangen. Es wird gedruckt von weit her. Das würde mich schon interessieren. Wie kommt eine Billardkugel, eine Violette mit der Aufschrift 4 auf diese Jean-Cartier-Brücke in Montreal? Das hat denn ein Vogel mitgehabt und abge... Was auch immer. Ja, aber also ja, das würde ich gerne echt wissen, also so zurückkurbeln. Ja, wenn man was fürs Radio macht, eben zum Beispiel über Raubkunst oder für über das Blutbild, ist es das wirklich, dass man eine Geschichte erzählt? Oder macht man nur einfach etwas Text aneinanderreihen und OTs? Aber ist es die Geschichte? Weil ich bin gerade auf der Suche nach diesem Begriff. Ja, ich glaube, dass der Begriff Storytelling ist halt so jetzt schon inflationär gebraucht. Fragt dich das schon? Du warst doch auf einem Seminar in. Ich war auf einem Seminar in Portland. In Portland? Genau. Letzten Sommer. Genau. Das wurde von jemandem veranstaltet. Es wurde vom Fume veranstaltet, einem ganz tollen Journalismus-Weiterbildungsorganisation oder Mini-Organisation in Wien, die ganz tolle Arbeit machen, okay. Die auch immer wieder Kurse und auch Vorträge organisieren. Und wir waren eine Gruppe von ungefähr 10 österreichischen Journalisten und Journalistinnen. Mhm. Es war ein bisschen der Fokus auf Print und online. Weniger auf Radios. Die tun sie aber, glaube ich, leichter. Ich glaube schon mittlerweile, die Grundprinzipien so vom Storytelling heißt, sind für alle Formen und Formate gleich, aber es gibt schon Unterschiede, bin ich drauf gekommen. Wie gesagt, der Fokus bei dem war auf Bücher schreiben auch. Also gehalten haben denn zwei tolle Journalisten, zwei tolle Lehrer, die auf der University of Oregon Storytelling Journalismus unterrichten. Und was lernt man dort? Wir waren 2 Wochen dort, also ich kann nur sagen, was wir in den 2 Wochen gemacht haben. Wahrscheinlich am meisten durch die Gespräche zwischendurch? Ja, schon. Das, naja, auch. Auch? Auch. Mhm. Was lernt man dort? Es war total spannend. Also ich kann jetzt nicht aufzählen, was von A bis Z ich gelernt habe, aber ich glaube, Was ich einfach toll gefunden habe, wir haben am Vormittag 4 Stunden quasi Schule gehabt und am Nachmittag haben wir für uns genutzt oder fürs Recherchieren, um eine Story auch aufzutreiben. Was ich dort da sehr gut gelernt habe, ist eine Story zu pitchen. Auf das haben sie sehr Wert gelegt. Sie haben dann ja immer wieder Journalisten von vor Ort eingeladen und wir mussten dann, da waren dann so ältere Herren gesessen und wir mussten dann unsere Story pitchen und die waren sehr streng und also in so 3 Sätzen erzählen, warum deine Story gut ist, worum es geht. Wow. Blutbild. Ja. Okay. Und ich finde es nach wie vor eigentlich ganz gut, das zu trainieren und das zu können. Und das ist eine Trainingsfrage, eine Konzentrationsfrage. Ja. Okay, verstehe. Ja, das muss man, kann man lernen. Das kann man lernen, Ich kann es zumindest besser als vorher, ja. Oder ich kann mich ganz erinnern, ich muss halt ganz am Anfang, wir haben uns in Wien so ein Vortreffen gehabt und da mussten wir uns schon Gedanken machen über eine Story. Da habe ich komplett versagt im Story-Pitchen und in Portland ist mir das schon recht gut gelungen. Lothar lässt sich ein Blutbild machen und erfährt viel über seinen Körper. Aber warum jetzt und warum ist es interessant? Was erfährt man mehr, als was ich jetzt schon weiß? Warum soll jemand das anhören? Okay, Lothar weg. Ja, wahrscheinlich. Okay. Na, aber was ist die Geschichte? Blutbild. Zum Beispiel, dass das Blutbild möglicherweise nur eine Momentanaufnahme ist und gar nicht so viel verrät, wie wir glauben. Möglicherweise. Das ist so, wäre halt das, was mich interessieren würde. Oder was die Wissenschaft alles Tolles herausfindet, was man wirklich aus dem Blut rausfinden kann. Nicht nur, dass wir alle unterschiedliche Bluttypen haben, sondern dass eben da unsere potenziellen Krankheiten auch drin gespeichert sind. Und so Veranlagungen für Krankheiten da schon ablesbar sind. Und sich das Ganze auch historisch entwickelt hat, das Bild über das Blutbild. Ja. Boah, das ist aber nicht schön formuliert, wenn man das so in vielen Sätzen, das muss man kurz sagen, gell? Ja, das heißt auch so Elevator Pitch. Ja, ja. So. Okay. Na gut, das kann man ja trainieren. Ja. Also ich trainiere zum Beispiel manchmal, wenn ich irgendwo hingehe, zu reden. Auf dem Weg zu beschreiben, was ich sehe. Und dabei nicht A zu sagen. Und dabei keine Pausen zu machen und dabei nicht in der Geschwindigkeit sich zu verändern. Nee. geht schon besser. Ich sollte es wahrscheinlich auch trainieren. Wie am Anfang. Das ist, okay, das heißt, das kann man trainieren, Elevator Pitch, okay. Aber das ist so die Quintessenz von einer Geschichte. Das sieht man auch bei... Nein. Das ist was ich zum Beispiel für mich dort gelernt habe. Okay. Na, aber ich meine, das geht in jedem Film. Also praktisch jeder Plot von einem Film ist eigentlich in zwei Sätzen kondensierbar. Ja. Rocky geht nach und kämpft gegen und... Okay. Was lernt man noch? Ich habe sehr viel auch über... Lustig, alles, was ich dir jetzt erzähle, hat jetzt nicht unmittelbar mit dem Storytelling zu tun. Ich habe für mich so sehr ein paar interessante Dinge gehört zum Thema Interview, über das wir vorher auch schon geredet haben, was man im Radio nicht sagen darf, dass wir vorher schon drüber geredet haben. Aber in der Küche, bevor wir den Podcast gestartet haben, haben wir in der Küche geplaudert über das Interview und über das Gespräch. Und genau. Zum Beispiel, dass es da halt auch ganz unterschiedliche Ansätze gibt und dass es halt Leute gibt, die davon überzeugt sind, also in dem Fall war sie Lauren, unsere Lehrerin, die sagt, sie haltet vom klassisch journalistischen Interview gar nichts, sondern sie sagt, herausfinden kannst du eigentlich nur, indem du den Leuten viel mehr Raum lässt als im klassischen Interview, wo die Vorstellung ist, dass der Journalist sehr stark die Fragen vorgibt und so quasi rausfindet. Und sie sagt, sie ist mehr so ein Fan vom Oral History Interview oder von dieser teilnehmenden Beobachtung in der Ethnologie, dass du halt mit Leuten viel Zeit verbringst und von dir Geschichten erzählst und dadurch öffnen sie sich und dass du ihnen nicht klare Fragen vorgibst, sondern dass du ihnen eher so Prompts, also so Wörter hinschmeißt und schaust, wie sie darauf reagieren und was sie da erzählen. Genau, das finde ich auch ziemlich interessant, was sie dazu erzählt hat. Das ist im Radio, finde ich, teilweise anwendbar, teilweise auch nicht, weil ich kann jetzt sicherlich, wenn ich mit jemandem einen ganzen Tag verbringe, das kann ich schon machen, aber ich kann nicht alles aufnehmen. Ich habe dann 24 Stunden Material oder 10 Stunden Material und das ist dann weniger praktikabel fürs Radio. Obwohl da sicher gute Sachen drinnen versteckt werden. Obwohl da sicherlich gute Sachen drinnen versteckt sind, ja. Ich habe mir eine Zeit lang, also ich habe immer die Interviews wahrscheinlich zu lange geführt mit den Leuten. Ich habe auch die Tendenz, zu lange Interviews zu führen. Dann habe ich es einmal probiert, konzentriert mit den Leuten, dass ich einfach mit den Leuten eine Viertelstunde rede, einfach nur zuhören, nichts aufschreiben, dann mir überlegt habe, was ist jetzt da in dieser Geschichte drinnen, was die erzählt haben, was nur die so sagen können, und dann habe ich 3 Fragen gestellt. Dann habe ich im Wesentlichen 10 Minuten Aufnahmematerial gehabt, hat super funktioniert, und ich habe ein wunderschönes, kurzes Arbeiten gehabt. Ich bin aber wieder davon abgekommen. Warum? Weiß ich nicht. Ich glaube, Faulheit, mich zu konzentrieren auf die 3 Fragen vorher, dass ich mir denke, na, das finde ich nachher beim Durchhören schon noch raus. Ist es nicht auch die Gefahr, also ich kenne das, wenn ich zum Beispiel zu langes Vorgespräch mache, dass die Leute mir schon dann spannende Sachen im Vorgespräch erzählen und ich habe das Band noch nicht laufen. Diese Angst kenne ich, allerdings. Und sie erzählen es uns mal danach nämlich nicht mehr so schön, wie sie es mir das erste Mal erzählt haben. Ich glaube, dass das dann... trotzdem funktioniert, dass sie es dann nachher genauso schön wieder sagen. Vielleicht für einen selbst eventuell in einer Nuance anders, aber für den Hörer immer noch wunderschön genug, weil es eben so eine ausgewählte Stelle ist. Und man prompt sie dann hin und sagt ihnen, hey, wie war das vorher oder so? Das hat was gehabt. Tell me more. Aber ich bin davon irgendwie, weil es mir einfach zu viel Arbeit ist vorher, aber man erspart sich so viel. Eine andere. Ja, ich kenne es oft einmal, dass ich es ganz gut finde, mit den Leuten zum Beispiel zu telefonieren mal, weil sonst in 99% der Fälle schreibe ich den Leuten eine E-Mail und sage, ich würde sie gerne interviewen und dann gehe ich hin und mache das Interview. Aber ich finde es oft gut, mittlerweile die Leute anzurufen und mit denen ein paar Sätze ihnen zu erzählen, worum es mir geht, was sie bisher über die Geschichte weiß, bei ihnen zu hören, was sie mir erzählen wollen, was sie spannend finden. Und da habe ich dann schon 2-3 Stichwörter, die dann fürs Gespräch interessant sind. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Ich habe jetzt gerade so eine Idee. Ich meine, Podcasts als Interview, also als Originaltonlieferantenquelle geht super, weil es eben genau wahrscheinlich das macht, mehr dieses Erzählende in den Mittelpunkt stellen und die Leute eigentlich dann viel freier reden, wie durch meine vorgefertigten Interviewfragen. Ja. Und ich bin ja drauf gekommen, nichts ist so falsch wie mein vorangenommenes Bild vor einem Gespräch. Ich habe eine Liste von systemischen Fragen einmal beim Seminar kennengelernt und aufgeschrieben. Und zwar würde mich interessieren, Interviews nach systemischen Fragen zu machen. Also dass man fragt, wie würden denn andere Menschen ihre Situation beurteilen? Mhm. Und was der dann nämlich drauf sagt, ist vielleicht wirklich interessant. Mhm. Beziehungsweise… Ja. Mhm. Ich glaube, dass das gute Fragen sein. Also oder Unterschied vorher, nachher, wie war es vorher? Ja, ich habe das mal jetzt vor kurzem von so einem Storytelling-Radio-Journalisten gehört, der das gesagt hat, er liebt diese Frage, was wenn es darum geht zum Beispiel, dass sich jemand verändert hat. Dass in seinem Leben was passiert ist, was ihn verändert hat, dann fragt er ihn, was würde dein früheres Selbst über dich heute sagen? Ja, genau. So. Mhm. Das heißt, das sind so systemische Fragen. Ne? Oder dieses, kannst du den Ablauf genau schildern, das ist zum Beispiel oft super für so Story, weil dann kriegst du oft so Geschichten von den Leuten. Ne? Oder wenn du die Leute auch direkt fragst, können sie mir die Geschichte erzählen, wie das damals war, dann kriegst du auch automatisch eine Geschichte. Dann ist es mehr so geschichtlich erzählt, ne? So wie eine Geschichte anklingt. Dann praktisch Frage nach der Außenperspektive. Was ist zirkuläre Fragen? Ich finde, das ist so vom Konzept her interessante Geschichte. Mhm. Einfach, dass systemische Fragen so ganz anders sind wie das, was man üblicherweise im Alltag, im normalen Gespräch macht. Mhm. Und ja, wo gerade wir fürs Radio natürlich eigentlich nicht die normalen Geschichtsbeschreibungen suchen, sondern eher mehr den Hintergrund dahinter. Ja, vielleicht das funktionieren könnte. Mhm. Naja, schauen wir mal, ob wir da irgendwas rauskriegen. Noch was gelernt in Portland? Also so klassisch Handwerkliches, eben versuchen, in Szenen zu denken. Wirklich? Mhm. Großer Gott. Also so versuchen, zum Beispiel auch versuchen, eine Geschichte nur in Szenen zu erzählen. Und eine Szene ist ja etwas, was so Elemente drinnen hat. Ja, da ist so ein Ort, eine Person, eine Handlung, da passiert was, du beschreibst du was. Mhm. Ich glaube, dass die Übung im Print, im Schriftlichen ein bisschen besser funktioniert als im Radio, aber ich finde es fürs Radio, ich tue mir fürs Radio mittlerweile auch, versuche ich oft so in Bildern zu denken oder mir so Szenen zu überlegen. Idealer ist es ja zum Beispiel auch, wenn du es schaffst, Leute von ihrem Schreibtisch wegzukriegen und wenn du mit ihnen rausgehst, wenn es jetzt passt. Zum Beispiel mit der Archäologin möchte ich in die Wälder, in die Hügelgräber neben Graz gehen, dass immer das ein oder andere zeigt. Mhm. Weil die Leute dort da anders reden. Die Leute reden anders, wenn sie das machen, was sie sonst normalerweise machen oder was sie gern und gut machen, als wenn sie dir gegenüber an einem Tisch sitzen. Ja, ja. Das geht vielleicht für Erinnerungen gut, aber eben wenn sie das beschreiben, was sie tun, eigentlich geht's vor Ort. Ich war mal in einem Tunnel in einem geophysikalischen Stollen in der Nähe von Pernitz und da hat der Geophysiker beschrieben, was er oder sie da machen und du kriegst natürlich die ganze Akustik mit und man weiß irgendwann, der erzählt, wir sind in einem 50 Meter langen Tunnel mitten im Berg und man das auch noch akustisch hört, das ist schon ganz gut. Und die Leute reden viel lebendiger, wenn sie vor Ort sind. Ja. Aber da erzählt einfach die Akustik die Geschichte mit. Mhm. Und das ist natürlich beim Radio natürlich interessant. Mhm. Genau. Noch was gelernt? So in der klassischen Story für, es geht so. Die Szenen. Die Szenen ist eines und anders ist so, glaube ich, dass die Personen wichtig sind auch, die man hat. Das ist etwas, was wir jetzt bei Ö1 klassischerweise in der Wissenschaftsredaktion, wir suchen so unsere Experten, aber so, dass man gute Personen castet, die spannend sind. Und ich versuche zum Beispiel jetzt auch, mich interessiert momentan auch in so Geschichten, ich wechsle jetzt gerade sehr in den Dialekt, gell? Nein, aber ich verstehe das. Nein, absolut. Du bist aus Südtirol. Ich bin aus Südtirol, genau. Keine Schande. Voll Disclaimer. Ja, dass man Ich habe zum Beispiel vor kurzem eine Geschichte gemacht über das Asperger-Syndrom und darüber, ich habe eine Geschichte gelesen, dass über eine Studie, die herausgefunden haben in der Studie, dass Asperger zum Beispiel viel besser und lieber online kommunizieren. So, sei es jetzt über Twitter, Facebook, E-Mail, total ungern telefonieren. Und dass sie dort halt eigentlich quasi gleich kommunizieren wie wir, weil sonst heißt es immer Asperger, tun sich so schwer im Kommunizieren. Und dass einfach andere Kanäle für sie besser sind, wo sie sich leichter tun. Und dann habe ich halt nicht die Wissenschaftler interviewt, die diese Studie gemacht haben, sondern ich habe halt versucht, zwei Asperger zu finden, die mir das erzählen. Und das war für mich total spannend, was die halt gesagt haben. Und den einen habe ich von Twitter gekannt, weil der halt total viel auf Twitter ist und dort sehr viel schreibt. Und die andere über andere Wege und deren Medium ist so World of Warcraft, also so Massive Multiplayer Online-Spiele. Das ist halt quasi so ihr Universum und da lernt sie Leute kennen und da kommuniziert sie auch. Und hast du sie über dieses Medium auch interviewt? Ich habe sie nicht über dieses Medium interviewt. Nein, die waren beide extrem eloquente Interviewpartner. Aha, das heißt, du hast es auf dem akustischen Weg. Ich habe sie auf dem akustischen Weg interviewt, Also und in dem Fall war ich eigentlich gehemmter als sie, weil ich das ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich will, dass sie sich wohlfühlen und dass ich sie nicht. Aber ich habe mir, glaube ich, eigentlich viel mehr Probleme gemacht, als sie Probleme gehabt haben. Ja. Kennst du das, diese Situation? Ja, ich bin auch sehr gehemmt, insofern, dass ich den Leuten wirklich keine Probleme machen möchte. Auf der anderen Seite bin ich hemmungslos, sie auf ein Trampolin zu führen, wo sie dann von selbst mit Begeisterung wohin springen. Ja. Und in dem Fall hat sich das halt noch potenziert, weil ich das Gefühl habe, oh Gott, meine Vorstellung von Asperger, die tut sich schwerer in so sozialen Interaktionen. Und dem war dann aber gar nicht so. Es ist vielleicht schon ein bisschen anders, aber es ist eher ein Spektrum. Hey! So, der Hund kommt und bringt dir den Ball. Dankeschön. Der mag dich. Ja. Wir waren gestern Schneewandern und jetzt hat er einen Muskelkater, jetzt geht es schon langsam wieder, aber den ganzen Vormittag ziemlich. Wie äußert sich das beim Hund? Schlafen, still sein, nur unwillig rausgehen. Okay. Na gut, Anna, wir drehen diese erste Schleife mal zum Ausgangspunkt zurück, der eigentlich die Einladung war, hierher zu kommen. Was für ein Schlusssatz. Bin gespannt auf die Geschichte über die Raubkunst. Ich bin gespannt über die Geschichte über das Blutbild. Es ist so angenehm, eine Geschichte nicht machen zu müssen und sie dann voller Spannung zu hören, also über die Raubkunst. Ich bin so froh, dass ich das nicht mache, aber einfach mir dann wirklich hinsetze, ein Bier aufmache und mir das voller Freude anhören kann. Das ist nämlich schon bequem. Und das ist ja das Schöne, eine Geschichte sich erzählen zu lassen, die man nicht selbst erzählt. Das Blutbild wird halt einfach eine Menge Arbeit. Und ich bin sehr gespannt auf deine Blutwerte. Also ja, ich glaube Cholesterin und so. Und da geht es aber auch wirklich um die Frage der Grenzwerte. Wenn man das noch ein bisschen tiefer setzt, dann hat man gleich mal ein Drittel mehr der Bevölkerung drinnen, die dann Medikamente eventuell irgendwann einmal nehmen. Deswegen. Und dieser Frage nachzugehen, glaube ich, das ist auch noch ganz interessant. Ja, die Blutwerte interessieren mich eigentlich mich am wenigsten an der Geschichte. Wird schon irgendwas sein. Also. Du bist wirklich meine Blutwerte in mehr, auf die Geschichte. Nein, ich bin auf die Geschichte sehr interessiert. Ich bin gespannt. Ja. Und ich finde es total cool, das so aus der ersten Person erzählt zu kriegen. Und gleichzeitig eben nicht zu sehr diese erste Person zum Thema zu machen, weil um die geht es ja eigentlich dann letztlich doch wieder nicht. Aber du bist quasi das Vehikel für jeden Einzelnen dazu. Genau. Naja, dann danke für diese vielen Hinweise und den mit der Momentaufnahme der Langzeit habe ich da noch stehen. Ich finde, dieses Gemeinsame macht schon sehr viel mehr Spaß. Dieses Rademachen ist oft schon sehr in der Einsamkeit. Ja. Man hat viele Leute. Ich habe mich daran gewöhnt, aber es war am Anfang für mich ein totales Leiden. Und ich habe immer das die das Gefühl gehabt, eigentlich hätte ich gerne ein Team und würde das gerne in einem Team machen. Mhm. Und wir in der Redaktion, wir sind so ein bisschen Einzelkämpfer, wir sind so sozialisiert worden mittlerweile. Auch die Umstände halber, weil einfach es gibt viel halber, ja. zu tun und, mhm. und jeder macht seine Sendungen, ja. seine Geschichten. Mhm. Aber eben, wir könnten schon auch öfters Geschichten zusammen machen, aber das passiert halt nicht, das ist nicht so vorgesehen. Meistens ist es auch, es stimmt schon, es ist schon auch zeitaufwendiger, mhm. eine Geschichte zu zweit machen. Ja. Aber durch dieses gemeinsame Sehen und Anreiben wird das Ganze natürlich schon sehr schön bunt. Mhm. Ja, weil man halt auf andere, also weil man auf andere Aspekte kommt. Und das war für mich auch, weil du mich fragst nach meinen Lernpunkten, das war für mich auch total super spannend, dass wir die Geschichten dort in Portland in der Runde diskutiert haben und wir mussten sie immer wieder vorstellen und drüber reden und was mhm. ist Neues oder meine Geschichte war dort. Wir wollten eigentlich gerade aufhören. Nein, erzähl bitte. Meine Geschichte war dort, es gibt dort einen Rose Garden, einen International Rose Test Garden, der ist 1917 gegründet worden und die tun dort Rosen züchten und auch testen. Das war für mich auch wieder so ein neues Universum, wie da jetzt bei der Raubkunst, mhm. Dass man Rosen testet. Also das heißt, Rosenzüchter können, es gibt weltweit Rosengärten, wo Rosenzüchter ihre Rosen hinbringen können, die werden dann, die entwickeln sich einfach überall anders, ne? Weil das Klima anders ist und die Bodenumstände anders sind. Und sie schauen dann, welche Rose schafft es überall und die kommt dann auf den Markt. Und das heißt, die haben dort diesen Rose Test Garden und das ist die Nummer eins der Touristenattraktionen dort. Und mir hat aber die Geschichte fasziniert von diesem Rosengarten, weil der ist 1917 gegründet worden, so als Exil für Rosenzüchter, für Rosen aus Frankreich und England, weil die Rosenzüchter in Europa Angst gehabt haben um ihre Rosen im Ersten Weltkrieg und die haben sie nach Amerika geschifft. Und dann ist aber bei der Recherche rausgekommen, dass der Gralshüter, der Oberrosengärtner dort, also der sich da um die Rosen kümmert, der kann nicht riechen. Na okay. Das ist aber eine Geschichte. Und was für ein Dreh. Und es war dann so lustig, weil mir hat eigentlich diese historische Geschichte interessiert und ich bin aber von Peter Laufer, das war der andere von unseren tollen Lehrern, der hat mich immer auf diese eine Geschichte gepitcht, ich soll auch über diesen Gärtner und über dieses Nicht-Riechen-Können irgendwie was machen. Ich habe mich in diesen 14 Tagen nicht entscheiden können. Wahrscheinlich, also die Geschichte ist nicht fertig. Es gibt Interviews, aber ich habe die Geschichte noch nicht gemacht. Audio-Interviews, das heißt, du kannst eine Radiogeschichte machen. Ja, genau. Mhm. Und ich finde beide Geschichten interessant. Ich finde beide Geschichten total spannend. Ich habe auch mit einem Historiker dort geredet, der super interessante Sachen erzählt hat. Die Kombination ist auch eine schöne Geschichte. Also das, und ich finde auch praktisch deine Suche dort, also ich sehe dich auch in dieser Geschichte drinnen. Und die würde mir eigentlich am meisten Spaß machen, praktisch, dass vor der Hand es um die Rosen geht, dass aber natürlich diese Geschichte mit dem Riechen natürlich nur durch dich wiederum rausgekommen ist. Also ich würde das Dreierpaket nehmen. Vielleicht, ja. Also ich will es eh noch bearbeiten. Ja, ja. Aber was ich sagen wollte, was für mich da total super war, waren diese Vormittage, wo wir halt in der Runde auch diskutiert ja. haben und immer wieder über unsere Geschichten geredet haben und wir uns dann gegenseitig, ist das eine Geschichte und soll ich die Geschichte machen oder die Geschichte und was ist dann da, wie entwickle ich die Geschichte und so. Und das war total super, weil ich das im Alltag, in meinem Job nicht so häufig habe. Wobei, ich war mal in den Alpen und zwar für Journal Panorama, wir haben es dann genannt Ansichtskarten aus den Alpen. Und im Wesentlichen sind es dann 10 so kurze akustische Collagen worden, die so bestimmte Aspekte des Lebens in den Alpen herausholen. Mhm. Und mit so kurzen Zwischentexten, die das Ganze anmoderieren. Und das war so wirklich auch, ich gehe dort rein in die Alpen und fange an einem Zipfel an zu suchen. Mhm. Und das mag ich schon sehr gern. Also wenn ihr Sendung anfängt, findet es meistens sehr mühsam, mich zu überwinden, das erste Interview zu machen. Yeah. Vielleicht habe ich da irgendwelche, keine Ahnung, etwas in mir, ich finde das Sprechen mit Menschen eigentlich schwierig. Mhm. Wenn aber das erste Interview gemacht ist, dann spüre ich was im Bauch, nämlich was Spannendes, und dann erfüllt es so irgendwie den ganzen Körper. Das ist dann so wie auf der Jagd zu sein. Mhm. Und dann fährt die Geschichte los und dann macht es richtig Spaß. Mhm. Und ich habe mir dann eine Woche nach diesem ersten Interview im Alpenraum herumgetrieben, bin mit dem Postbus gefahren, durch die Heuwiesen gegangen, habe Menschen irgendwo gefunden und mit ihnen geredet. Und das war einfach so eine wie ein Jagdhund nach der Spur. Mhm. Und da hätte niemanden gebraucht, mit dem ich drüber rede, weil ich einfach so auf einer Fährte war, wie das weitergeht. Mhm. Und das war ein Beispiel dafür, dass es auch alleine ganz großartig dahin fährt oft. Ja, oft. Oft, aber für den Hauptbetrieb ist es gemeinsam lustiger. Mhm. Ich finde auch, ja. Und ich finde meistens, profitiert die Geschichte schon, weil es immer Aspekte gibt, die jemand anderem einfallen, die ja. auf die ich nie gekommen wäre. Hm. Ja. Gut. Also wir schauen im Ö1-Programm nach Anna Masona. Mhm, und dort finden wir deine zukünftigen Geschichten, aber auch die Geschichten der Vergangenheit. Mhm. In den letzten 30 Tagen auch über 7 Tagen. 7 Tage für jedermann, 30 Tage für exklusive Ö1, Club Ö1 Abonnenten. Mhm. Ich bin Ö1 Club Abonnent auf Lebenszeit. Wie geht das? Ich habe für die Litauen Woche fürs Ö1 Club Magazin Fotos zur Verfügung gestellt, weil ich gewusst habe, sie machen eine Litauen Woche. Mhm. Und ich habe das dem Chefredakteur geschickt, die ich selbst in Litauen gemacht habe. Und er hat gefragt, was willst du dafür haben? Und ich habe gesagt, die Ö1-Mitgliedschaft. Und er hat gefragt, auf Lebenszeit. Und ich habe gesagt, ja. Und jetzt bin ich Ö1-Mitglied auf Lebenszeit. Cool. Und kann also die Aber Moment einmal, so schaut es aus, ohne Download-Berechtigung. Na toll. Ja, super, gell? Aber zumindest kriege ich das Club-Magazin regelmäßig. Auf die Diners Club-Karte habe ich verzichtet. Ja. Aber die Downloads kriege ich über Ö1 macht Schule, weil wir machen nämlich über ausgewählte Radiosendungen auch Unterrichtspakete. Mhm. Und da muss ich oft ganz gezielt Sendungen runterladen. Mhm. Und so ist der Zugang. Na gut, ja, das würde mir schon auch wünschen, dass die Nachhörbarkeit eigentlich länger und wir sollten Creative Commons, wir sollten es unter Creative Commons ja. stellen, es müsste für immer und für alle verfügbar sein. Für immer nämlich auch, weil immer, ja. es gibt eigentlich keine guten Gründe, das irgendwie noch, aber. Die BBC hat es jetzt geschafft, mindestens es schon 30 Tage zur Verfügung zu stellen. Das wäre schon mal ein erster Schritt. SWR2, glaube ich, schafft es teilweise länger. Ja. Wir haben auch bestimmte Sendungen, die nicht tagesaktuell sind, die länger, die für immer verfügbar sind. Ja, Ö1 macht Schulesendungen zum Nicht Beispiel. Nur Ö1 macht Schulesendungen, auch also Archiv? Aus der Wissenschaft, so rein zum Beispiel, ja, so ja. Eine Serie über Galileo zum Beispiel, über die Geschichte der Mathematik. Solche Sachen haben wir auch für immer im Archiv. Mhm. Gut. Anna, danke. Hat mich gefreut. Über das Geschichten erzählen. Bin gespannt, was wir in einem Jahr darüber. Für Geschichten erzählen. Für Geschichten erzählen.